Im Radio hören Sie folgende Ankündigung. Apollonissimo heißt eine Veranstaltung, die Kindern die Antike näher bringen will. Mit Bild und Erzählung, Klang und Tanz, Speisen und Getränken. Die Veranstaltung findet am Sonntag ab 14 Uhr in der Glyptothek am Königsplatz statt. Der Eintritt beträgt für Erwachsene 5 Euro und für Kinder unter 12 Jahren 4 Euro. Führungen für Schulklassen können auf Wunsch vereinbart werden. Hier gelten ermäßigte Preise. Rufen Sie uns rechtzeitig an. Sie erreichen uns werktags von 9 bis 16 Uhr, samstags und sonntags von 9 bis 12 Uhr. Sie hören jetzt den Text noch einmal.